Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt gewalttätige Frauen. Ich möchte gerne mit Frauen reden, die gewalttätig sind, die zuschlagen und sagen, es ist okay, ich mache das, es ist manchmal nötig. Und ich möchte natürlich auch mit Frauen reden, die zuschlagen und sagen, ich möchte es eigentlich nicht, ich habe ein schlechtes Gewissen. Dann natürlich auch mit Opfern von gewalttätigen Frauen, vielleicht mit Kindern, die von ihren Müttern erzählen, wie sie mit ihnen umgegangen sind, oder vielleicht auch mit dem einen oder anderen Partner, der sagt, meine Frau, meine Freundin ist gewalttätig und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Sandra, die ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Sandra. Bist du eine gewalttätige junge Frau? Ja. Ja. Inwiefern? Erzähl mal. Mit 14 Jahren habe ich meinem Freund, weil er mich Schlampe genannt hat, die Kiefer angebrochen. An zwei Stellen. Nasenbein gebrochen. Wie hast du das gemacht? Mit der Faust zugeschlagen? Nee, Inlineskates durchs Gesicht gezogen. Inlineskates? Ja. Durchs Gesicht gezogen? Ja. Volle Kanne? Mhm. Mhm. Da warst du 14, fing also früh an. Ja, mit 14 fing es an. Mhm. Ja, und dann halt so gut wie jeden Tag halt irgendwie eine Schlägerei, extra nach Köln gefahren. Extra für die Schlägerei nach Köln gefahren? Ja. Nach dem Motto, heute geht's hier nach Köln zur Schlägerei. Ja, einfach so, mir geht's heute nicht so gut, voll depressiv oder so, ja. Fahren wir nach Köln. Ja. Und wo geht man in Köln hin, um eine Schlägerei anzuzetteln? Ja, Domplatte oder halt nach Chorweiler, Ostheim, Pfingst, Kalk. Ja, das sind so für die Nicht-Kölner, das sind Stadtteile von Köln und Domplatte ist der große Platz um den Kölner Dom herum. Jetzt bist du auf der Domplatte. Wie kommt es denn dann zu einer Schlägerei? Rempelst du da irgendwelche Leute an oder machst du die an oder wie? Nö, ja, ich setze mich irgendwo hin und beobachte halt, ob Männlein, ob Weiblein, das ist relativ egal. Mhm. Beobachte die und wenn die dann kommen, ja, von wegen, was guckst du mich so an? Ich so, ich kann dich doch angucken, das ist doch nicht mein Problem. Von wegen, reg dich nicht so auf. Ja, dann wachte ich grundsätzlich immer, bis die den ersten Schlag machen und dann gibt's halt Schlägerei. Ja, so. Ist das heute immer noch so? Nicht mehr so extrem wie vor ein paar Monaten noch, weil seit einem Monat hat mir mein Freund fürs Fitnessstudio so eine Karte geschenkt. Hm. Gehe ich halt lieber anstatt Schlägereien, gehe ich dann halt ins Fitnessstudio. Hm. Kommt aber auch im Moment noch vor. Ja, so ein bisschen, aber nicht mehr so extrem. Und mit wem schlägst du dich? Eher mit Männern oder auch mit Frauen? Eher mit Männern. Eher mit Männern? Ja, weil die sind halt, die können sich halt wehren, im Gegensatz zu manchen Frauen. Mhm. Die schlagen dann, keine Ahnung, als ob sie ein Handtuch ausklopfen oder mhm. so. Also, das ist besonders viel. Kannst du sagen, so in den letzten vier Jahre ist ja deine Schlägerkarriere jetzt schon alt, ne? Kann man ungefähr sagen. Wie viel Mal du in eine Schlägerei verwickelt warst? Weißt du das? Nee, ne? Bei 100 Mal habe ich aufgehört zu zählen. Bei 100 Mal hast du aufgehört zu zählen? Und das war in dem ersten Jahr alleine. Ja. Wie siehst du aus? Beschreib dich mir mal. Bist du klein? Bist du groß? Bist du dick? 1,65 groß, ja. Wiege 65 Kilo, aber dafür ziemlich viel Muskulatur. Ja. Weil ich habe Boxen gemacht, ich habe Kickboxen gemacht, ja. Taekwondo, Karate, alles Mögliche. Wenn du in so viele Schlägereien verwickelt warst, über Hunderte, ne, kann man dann ja sagen, in all den Jahren. Ja. Ist da mal was Schlimmes auch passiert? Also es war schon schlimm, was du von deinem Freund gerade erzählt hast. War jemand sehr schwer verletzt mal? Ja, das war jetzt vor einem Monat, da ist einer mit einem Messer auf mich losgegangen. Den habe ich dann, der liegt jetzt immer noch im Krankenhaus. Was hast du mit dem angestellt? Ich habe ihm einfach nur einen gegeben und danach mit dem Kopf gegen eine Motorhaube, dann gegen eine Wand geschleudert. Also der hat ein Schädeltrauma, ein leichtes. Mhm. Rippen angebrochen, eine Rippe hat leider auch die Lunge durchbohrt, was mir wirklich leid getan hat. Aber ich entschuldige mich auch grundsätzlich, wenn ich Leute irgendwie nochmal sehe, entschuldige ich mich dafür, dass ich so ausgerastet bin. Na, das ist ja beruhigend dann. Ja. Das heißt, dieser junge Mann, wie alt war der? 17, 18 rum. Mhm. Der war dir also körperlich unterlegen, ne? Offensichtlich. Ja. Mhm. Der hätte dabei sterben können, eigentlich. So weit lasse ich nie kommen. Na gut, aber du hast es ja nicht immer in deinem Griff. Es kann ja so eine Verkettung von unglücklichen Zufällen sein, so wie das auch, was du gerade beschrieben hast. Ja. Ne? Kann ja passieren. Jetzt erklär mir mal, Sandra, warum du so drauf bist, wie du drauf bist. Das ist ja nicht normal. Ich weiß es nicht. Ich kann meine Aggression einfach nicht abbauen. Mhm. Ich habe Stress zum Beispiel bei mir hier im Heim. Du lebst in einem Heim? Ja, im Jugendwohnheim. Bist du da aufgewachsen? Oder warst du früher mal bei deinen Eltern? Ich bin mit 15 Jahren von meiner Mutter rausgeschmissen worden. Also aufgewachsen bei der Mutter? Die ganze Kindheit, frühe Jugend verbracht. Warum bist du rausgeschmissen worden? Weil ich hier halt so ein bisschen zu aggressiv war. Also die Mutter ist mit dir auch nicht klargekommen? Nee, absolut nicht. Warum hast du so viel Wut in dir? Bin vergewaltigt worden. Wann? Wie alt warst du da? Das hat mich fertig gemacht. Wie alt warst du da? Das fing mit 9 Jahren an und mit 14 hat es aufgehört. Wer war das? Der Freund von meiner Mutter. Das ist sehr oft passiert. Ja. Also einmal am Tag oder mindestens viermal die Woche. Viermal die Woche am Tag. So viele Jahre. Gut. Ja. Da kann man natürlich verstehen, dass sich da so eine große, so ein Gewaltpotenzial, ein Zorn aufbaut in jemandem. Ja. Mhm. Und das hat mich halt fertig gemacht und wollte ich halt irgendwie meinen Hass loswerden. Hast du Männer oder Jungs? Nö. Das nicht? Nö, ich lebe ich bin seit 2 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Wir haben jetzt auch vorhin in 2 Monaten verheiratet. Wie ist das denn jetzt in eurer Beziehung? Rastest du da auch manchmal so aus und knallst deinem Freund eine? Ja, also wenn er nur mich irgendwie versucht, ganz halt zu nerven, dann sage ich, lass mich in Ruhe. Ich bin nicht gut drauf. Und wenn er mir jetzt dann weiter nervt, ich knall dir gleich eine. Mhm. Ja, und dann rutscht mir halt auch die Hand auf. Aber es tut mir auch dann immer leid. Mhm. Ich entschuldige mich auch immer dafür. Hast du ihn auch schon mal so heftig geschlagen, dass irgendwas gebrochen war oder dass das Blut floss? Ja, ich habe ihm die Nase gebrochen. Ihm auch? Ja. Damals dem ersten mit 14, dem jetzt auch? Ja. Mhm. Wie findest du eigentlich so, wie du bist? Findest du das in Ordnung oder hast du da eher auch Probleme mit? Ich finde es absolut nicht in Ordnung. Mhm. Weil ich habe mir dadurch mein Knie kaputt gemacht. Mhm. Muss nicht unbedingt sein. Also Sandra, ich finde es deshalb nicht nur, weil du dir dein Knie damit kaputt gemacht hast. Warum übrigens hast du dir dein Knie kaputt gemacht? Mit 15 Jahren hat mich ein Junge festgehalten und 2 Mädels haben auf mich eingetreten. Das heißt, du hast... Absolut ohne Grund, da habe ich nicht mal irgendwie provoziert oder so. Das heißt, du hast auch schon eingesteckt in den Jahren. Ja. Du bist nicht immer auf Gegner getroffen, die du hast fertig machen können, sondern du hast auch... man hat bei dir auch ausgeteilt. Ja. Ja? Das nicht gerade wenig. Wie schwer warst du denn schon mal verletzt? Ich lag mit einer totalen Gehirnerschütterung im Krankenhaus, hab das Nasenbein gebrochen gehabt. Schulter ausgekugelt, dann Bänder im Knie gerissen. So, das heißt, du kannst ja wirklich nachvollziehen, was das bewirkt, wenn man zu fest zuschlägt, ne? Welche Schmerzen man da hat. Ja. Insofern finde ich nicht nur, dass du, ich habe gerade angefangen zu sagen, dass du dein Knie kaputt gemacht hast, nur deshalb finde ich das natürlich nicht in Ordnung, sondern ich glaube, dass man grundsätzlich im Leben nicht richtig gut weiterkommt, wenn man gewalttätig ist. Ja, weiß ich auch. Deswegen versuche ich ja auch meine Aggression abzubauen. Ich bin auch in Therapie deswegen. Mhm. Also ich finde schon mal den Schritt gut, dass du in Fitnessstudio gehst. Ne? Ja. Da kann man ja gut auch schon mal seinen Zorn, seine Aggression an den Maschinen auslassen. Ja, ich sitze manchmal 4 Stunden so im Fitnessstudio. Ja. Hat natürlich die fatale Wirkung, dass du dadurch noch stärker wirst. Aber dennoch finde ich das auch einen ganz guten Weg. Und wenn du parallel auch noch in eine Therapie gehst, wie lange machst du das schon? Die mache ich jetzt seit 3 Monaten. Hauptsächlich deswegen oder gibt es da auch noch andere? Ja, halt wegen der Vergewaltigung und halt wegen meiner Aggression. Mhm. Und das hängt ja nur alles ganz, ganz eng miteinander zusammen. Mhm. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass man so leicht in so eine Gewaltsituation gerät. Ich glaube, dass die Leute, die so drauf sind wie du, das auch... sagen wir mal, ein bisschen anziehen oder forcieren. Weißt du, von wegen angucken und mach mich nicht an und dass das alles so schnell geht. Ich habe in meinem Leben 100.000 Mal auf der Domplatte gesessen und habe noch nie eine Schlägerei gehabt. Auch früher nicht. Ja, das liegt an einem selbst auch, wie man mit so etwas umgeht. Und ich glaube letztendlich, dass es nie eine Problemlösung ist, jemanden einen in die Schnauze zu schlagen. Aber ich denke, dass ich da offene Türen einrenne bei dir. Das weißt du selbst auch, ne? Ja. Und das tut dir ja auch leid, hast du gesagt, wenn du deinen Freund da irgendwie verletzt oder was anrichtest. Das tut mir immer leid, wenn ich irgendwen verletze. Weil ich will es nicht, aber ich lasse irgendwie meine Aggression kommen einfach raus. Und ich kann dann manchmal absolut nicht mehr Kontrolle über meinen Körper behalten lassen. Das ist wie so ein Filmriss, ne? Den du hast, wahrscheinlich. Mhm. Ja, und die ganz große Gefahr besteht eben, was ich gerade auch gesagt habe, Sandra, dass irgendwann mal was ganz, ganz Schlimmes passiert, dass du vielleicht sogar einen Menschen umbringst. Mhm. Ne? Wenn du einen Filmriss hast, weißt du nicht, was du tust und wo du hinschlägst und wenn es noch eine unglückliche Verkettung gibt, und dann hast du natürlich ein ganz großes Problem in deinem Leben, an deinem Leben. Aber du machst eine Therapie. Ja. Und das finde ich gut und du bist auf dem besten Wege, vielleicht auch davon wegzukommen, ne, von der ganzen Sache. Mhm. Dass ich vielleicht in ein paar Jahren mal mit dir reden kann und du sagst, ich habe überhaupt nicht mehr zugeschlagen. Seit dann, seit einem gewissen Zeitpunkt. Das wär's. Ja, seit dem einen Monat, wo ich jetzt halt im Fitnessstudio bin, habe ich eine Schlägerei gehabt. Ja, ist das schon mal ein Anfang? Ja, sonst halt fast jeden Tag und jetzt nur noch einmal im Monat. Ja. Okay. Ja, finde ich gut. Also jetzt immer weiter runterfahren. Ja. Außerdem bist du kein gutes Beispiel später mal für deine Kinder. Du wirst Kinder haben, bestimmt. Ja. Hm? Ist nicht toll, wenn die Mama schlägt und drauf haut und so. Na gut, aber es tut sich ja was bei dir und es geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Danke für deinen Anruf und alles Gute, Sandra. Tschüss, Domi. Tschüss. Gewalttätige Frauen ist unser Thema heute Nacht und ich möchte gerne mit Frauen sprechen, die gewalttätig sind. Die von sich aus sagen, ja, ich mache das mit und aus Überzeugung oder ich mache es mit schlechtem Gewissen und ich möchte mit Opfern von gewalttätigen Frauen reden, vielleicht mit Kindern, die von ihren Müttern erzählen oder auch mit Erwachsenen reden, die von damals erzählen, wie ihre Mütter drauf waren. Oder vielleicht auch mit Männern, die sagen, ich stehe auf gewalttätige Frauen. Ne? Ist ja noch ein ganz besonderer Aspekt des Themas. Mich machen gewalttätige Frauen an. Könnte ja auch sein. Gibt es ja auch. Telefonnummer 0805-678-111. Sandy, begrüße ich herzlich. Sandy ist 21. Hallo. 21 Jahre alt. Hallo. Ja. So, Sandy, zu dir. Ja. Du auch? Also ich bin auch eine von den Frauen, die zuschlagen tut. Bloß mir tut das immer wahnsinnig leid. Mhm. Und ich kann das nicht kontrollieren, wenn ich zuschlage. Ist es bei dir so krass wie bei Sandra, die wir gerade gehört haben? Nee, so krass ist es bei mir Gott sei Dank nicht. Bei mir bezieht sich das nicht auf irgendwelche Personen, sondern eigentlich nur auf meinen jetzigen Mann. Ach so. Also ich habe vor 2 Monaten geheiratet. Mhm. Ich kenne den Mann jetzt 2 Jahre lang und irgendwie wegen Kleinigkeiten fange ich an durchzuklicken und verprügel den halt dann. Verprügelst deinen Ehemann? Ja. Hast du vorher auch schon mal Leute verprügelt, bevor du deinen Ehemann verprügelt hast? Weniger, also kaum. Also in der Schule so halt Kappeleien. Da aber auch nie mit Mädchen, auch immer nur mit Jungs, aber das war eigentlich immer harmlos. Mhm. Also jetzt so richtig rauskristallisiert hat sich das erst bei meinem jetzigen Mann. Was treibt dich denn dazu, deinen Mann zu verprügeln? In welchen Situationen passiert das? Ja, das sind ganz banale Dinge. Ich gebe ihm morgens, bevor ich zur Arbeit gehe, sage ich vielleicht nochmal Bescheid, bringst du bitte den Müll runter. Mhm. Dann komme ich abends von der Arbeit nach Hause, der Müll steht da, er sitzt vorm Fernseher. Ja, und dann versuche ich erst ruhig zu bleiben und ihn zur Rede zu stellen. Und dann kommt das aber meistens doch so, dass das dann in eine Endlosdiskussion endet und stehe ich halt nicht so drauf und dann fängt er sich meistens eine. So. Wie kann man sich das vorstellen? Er sitzt da und argumentiert, aus den und den Gründen konnte ich den Müll nicht runtertragen. Ja, und er argumentiert dann zum Beispiel, ja, ich war beim Arbeitsamt. Klar, irgendwelche Ausreden. Und Sozialamt und dann hat er noch angerufen, ob ich ihm helfen könnte. Und irgendwann hast du die Faxen dicke und haust ihm volle Kanne ins Gesicht oder wie machst du das? Ja, na, erstmal nicht volle Kanne, dann kriegt er halt so Larifari, sag ich mal, eine gewischt einfach nur. Ins Gesicht? Ins Gesicht. Mhm. So, und dann guckte er mich ganz verdutzt an und meinte so, ja, ich bring's ja gleich runter. Und dann, ja, dein gleich kenne ich. Und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was mit mir passiert. Das ist wie so ein Blackout. Ich merke dann nichts mehr. Ich schlag dann einfach nur noch blind drauf zu. Also nach der ersten Ohrfeige, er wehrt sich überhaupt nicht. Er ist dann auch nicht aggressiv. Nein. Er sagt dann, ich mach das schon gleich. Das beschwichtigt dich aber nicht, sondern treibt dich an, nochmal zuzuschlagen. Ja, also heftig schlägst du denn dann zu? Wie endet das dann oft? Ja, also das Schlimmste, was ich wirklich mit ihm gemacht habe, ist, dass er eine Woche nicht rausgehen konnte, weil es ihm auch peinlich war. Er hatte ein angeschwollenes Auge, was dunkel unterlaufen war. Mhm. Er hatte in den Achsenhöhlen hatte er richtig große blaue Flecken, wirklich so pflaumengroß und größer, weil ich da reingegriffen habe, zugequetscht, gedreht, richtig reingekniffen. Die Knie, die Schienenbeine, alles blau getreten, weil er hat mich dann versucht halt vom Schlagen abzuhalten, hat mich von hinten festgehalten, dass ich mit der Hände nicht mehr zuschlagen konnte. Dann habe ich mit den Füßen getreten, was das Zeug hält. Mhm. Und also es war dann einmal so eskaliert, dass er sich gar nicht mehr zu helfen musste. Dann hat er mich halt aufs Bett geworfen und hat mir links und rechts welche gegeben. Ach, das gibt's dann auch, dass er zurückschlägt. Das war nur einmal und da bin ich klar geworden wieder. Mhm. Und bin einfach nur noch in Tränen ausgebrochen, wie ich das überhaupt machen konnte. Also bei dir ist das auch so eine Trance-Zustand, auch so ein Filmriss quasi, wenn du richtig in Aktion bist. Absolut. Aber du musst dann doch auch sehr kräftig sein, ne? Nein, eigentlich nicht. Das ist ja das sieht man mir nicht an. Beschreib dich mal, wie groß bist du? Ich bin 1,63 Meter und habe nur 50 Kilo. Und dann hast du dennoch solche Kräfte, um ihn... Ja, ich arbeite im Einzelhandel, ich meine, und da trainiert man sich halt so ein bisschen was anderes. Du musst Kisten schleppen und hier zu lang und so. Ja, genau. Also eigentlich powert man sich da auch aus und irgendwie scheint das wohl dann doch nicht ganz auszureichen, dass es immer noch so Situationen gibt, wo man wirklich so einen Blackout hat. Mhm. Ja. Wie lange zieht sich das jetzt schon hin? Oder wann hast du zum allerersten Mal deinem damaligen Freund gegenüber, bist du gewalttätig gewesen? Also das ging sehr früh schon los. Wir kannten uns 3 Wochen, da ist er bei mir mit eingezogen. Mhm. Und dann eine Woche später war es schon das erste Mal, dass er von mir so einen Knuff in die Seite gekriegt hatte. Auch wieder so ein banales Ding. Und das war auch noch gar nicht bös gemeint und das blieb auch bei dem einen Knuff. Mhm. Und irgendwie steigerte sich das dann immer weiter, immer weiter, bis ich halt angefangen habe, ihn richtig zu schlagen. Er hat dich dann aber trotzdem geheiratet. Er hat mich trotzdem geheiratet. Gibt das denn nicht permanent danach irgendwie Stress zwischen euch beiden, wenn du dann wieder zur Besinnung gekommen bist, dass er dann dir auch eine Szene macht und zu Recht dir auch... Nein, überhaupt nicht. Der sieht, dass mir das selber wehtut. Ich tue mir selber damit weh, was ich ihm antue. Mhm. Und also Er macht dir keine Vorwürfe. Er macht mir absolut keine Vorwürfe. Mhm. Er hat zu mir sogar schon mal gesagt, ich weiß, du tust dir mit diesen Aktionen viel mehr weh, als du mir je körperlich wehtun könntest. Kannst du dir denn für dich erklären, was da so in dir vorgeht, warum du auf so eine Gewaltschiene kommst? Ja, also das ist den Freund, den ich vor ihm hatte, der hat mich praktisch zu Hause eingesperrt. Ich musste fragen, wenn ich weggehen wollte und ich durfte eigentlich gar nichts alleine machen. Ich musste den belügen, um einfach mal Freunde sehen zu können. Und das bei dem war das schon relativ schlimm. Da habe ich mich aber nie getraut, mich zu wehren. Ach so, und er muss es jetzt ausbaden. Dann und er musste das jetzt ausbaden. Mhm. Wir sind jetzt aber schon so weit mittlerweile, dass wir versuchen, das in ruhigen Gesprächen zu kontrollieren. Mhm. So halbwegs zumindest. Weiß das eigentlich irgendjemand, so Schwiegereltern oder deine Eltern? Nein, niemand. Aber die Nachbarn kriegen es doch bestimmt mit, ne? Man hört das doch. Aber so oft sie hier die Türen knallen, ich glaube, die Nachbarn denken, hier ist Mord und Totschlag mitunter. Mhm. Ja, also ich habe einen Türrahmen habe ich schon kaputt gekriegt. Das sind nur so Holzrahmen, der ist irgendwie zerbrochen. Ach so, das richtet sich dann auch gegen Gegenstände in deine Wut. Ja, weil ich versuche dann auch, also das ist, irgendwann sage ich mir, es ist mir jetzt zu blöd, ich gehe und dann knalle ich die Türen hinter mir zu und ja. Ihr habt keine Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Hättest du Sorge, dass dir das bei einem Kind, wenn du ein Kind hättest oder haben wirst irgendwann, dass dir das da auch passiert? Absolut, absolut. Mhm. Also das ist eine ganz große Panik, die ich da habe, dass wenn ich mal Kinder habe, dass ich da vielleicht auch mal irgendwie zuschlage, wo es gar nicht sinnvoll wäre. Ich meine, Kindschlagen ist nie sinnvoll. Nein, ein Menschenschlagen ist nie sinnvoll. Ja. Nur wenn man vielleicht in einer sehr großen Notsituation oder einer, dass man sich einfach wehren muss, dann ist das okay. Aber ich finde ja sehr erstaunlich, Sandy, dass dein damaliger Freund, dein jetziger Mann, das doch so großherzig mitmacht. Ne? Manch ein Mann wäre ja schon ausgetickt, hätte entweder zurückgeschlagen oder hätte dich sitzen lassen. Oder es hätte zu einer großen Ehekrise geführt. Ja, also bei uns ist das auch so, wir versuchen ja durch Gespräche auch, die wir dann nicht am selben Tag machen, aber so 1-2 Tage später versuchen wir das halt nochmal aufzuarbeiten. Also du bist auch richtig hundeunglücklich mit dieser Veranlagung in dir. Ja, mir ist hundeelend, wenn ich daran nur denke, dass ich ihn ja geschlagen habe. Vor allem, wie er dann dieses blutunterlaufene Auge hatte, zugeschwollen. Mhm. Das hat mir so wehgetan und dann habe ich nur gefragt, wer hat das gemacht? Und da sagt er, das warst du, wie du gestern so durchgedreht bist. Es macht dich ja letztendlich auch klein ihm gegenüber, ne? Ja, also... Ne? Eigentlich schon. Du schämst dich vor ihm und du kommst dir mies vor. Vor allen Dingen, wenn er immer noch so nett reagiert darauf. Absolut. Ja, weil also wenn ich mich dann so halbwegs beruhigt habe, dass ich nicht mehr zuschlage, habe ich einfach nur Weinkrämpfe. Mhm. Und dann hat er noch die Größe, wirklich die Kraft, mich in den Arm zu nehmen und also, zu sagen, erstmal komm, wirklich Gratulation für den tollen Mann, den du da hast. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Handy, was ich dir ganz dringend raten würde, ich glaube nicht, dass du das alleine schaffst. Ich weiß auch nicht, welche Ursächlichkeiten da bestehen. Ob das allein damit zu erklären ist, dass dein damaliger Freund dich so runtergedrückt hat und so eingesperrt hat. Vielleicht gibt es noch viel kompliziertere Zusammenhänge in deiner Seele, in deinem Inneren. Deshalb mein dringender Rat, such dir von außen professionelle Hilfe. Geh zu einem Therapeuten. Auch im Hinblick vielleicht auch auf eventuelle Kinder, die ihr mal bekommen werdet, aber auch für deine Ehe. Tu es einfach für deinen Mann, für deinen Freund, für deinen Mann. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der ganzen Umwelt, die wir sagen, die Umgebung, so Freunde, Verwandte, alle sagen so, oh, das ist so ein liebes Mädchen. Mhm. Also da kann gar keiner hinter die Fassade gucken, was hier zu Hause überhaupt los ist. Also dass er wirklich sehr leiden muss oft. Mhm. Also, aber es liegt in deiner Hand, Cindy. Es liegt wirklich in deiner Hand, das zu verändern. Ich meine, ihr habt viele Anfänge gemacht, ihr redet drüber und so weiter, aber suche dir Hilfe von außen. Ich würde dir gerne meine Psychologin jetzt mal anbieten, dass sie dir noch ein paar Tipps gibt, was du anstellen könntest, einfädeln könntest. Ja, würde ich auch alle Fälle gut annehmen wollen, weil ich würde alles machen für meinen Mann, nur dass ich ihm nicht mehr wehtun. Gut, dann legst du auf und meine Psychologin heute Nacht heißt Heide und die ruft dich an und dann könnt ihr beide noch ein bisschen vielleicht was planen, was du tun könntest, okay? Ja, gut, danke. Alles Gute. Grüße an deinen Mann. Tschüss. Ja, mach ich. Tschüss. Gewalttätige Frauen, unser Thema heute Nacht. Ich bin verbunden mit Seresta. Stimmt das? Seresta. Genau. Ich grüße dich. Hallo. Ist das ein türkischer Name? Nein, das ist ein persischer Name. Ein persischer Name? Ja. Sehr schön. Okay. Auch eine gewalttätige Frau oder Opfer einer gewalttätigen Frau? Nein, gewaltbereit und gewalttätig. Erzähl mal, inwiefern? Inwiefern ist es, ich suche mir immer, also ich schlage jetzt keine Kinder und keine Männer, sondern es sind halt immer Gruppen von Mädchen in meinem Alter, älter, die müssen auf jeden Fall stärker sein. Mhm. Am liebsten habe ich so dicke Frauen in Gruppen. Ey, du bist ja auch nicht mehr so jung, du sagst Mädchen, du bist ja bis 22, habe ich gesagt, ne? Ja, 22. Du schlägst gerne dicke Frauen in Gruppen. Das klingt ja eher ein bisschen lustig, aber ist wohl weniger lustig. Beschreibe uns das mal genau. Wo triffst du dicke Frauen in Gruppen, die du dann auch schlagen kannst? In der Stadt, beim Einkaufen, wenn ich unterwegs bin, beim Joggen. So, dann siehst du irgendwo zufällig eine Gruppe. Also es müssen nicht immer dicke Frauen sein, aber ich habe sie halt gerne, wenn sie dick sind. Und wenn sie sich dann ziemlich stark fühlen, so in die Gruppe. Und, aber man, ist ganz im Ernst, man sieht doch nur wirklich selten beim Einkaufen dicke Frauen in Gruppen. Nein, wie soll ich sagen, es sind jetzt nicht irgendwie Zehnergruppen von ziemlich fetten Frauen. Also zwei, drei reichen schon aus. Ja, wenn sie so ein bisschen dicker sind, so über 80 Kilo, das wäre halt so, jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Du bist im Supermarkt oder vor dem Supermarkt und siehst vor dem Supermarkt drei junge Frauen, korpulent, kräftige, korpulente Frauen stehen. Schön. Die du überhaupt nicht kennst, ne, die ganz fremd sind. Ja. Was machst du dann? Ich provoziere die. Du gehst hin erstmal. Nein, nicht hingehen. Das reicht schon, weißt du, wenn ich die anschaue mit dem Blick von wegen, ihr seid doch absolut nichts wert, auch wenn die mir nichts getan haben. Ach so. Und dann fühlen sie sich meistens angesprochen, dann kommen die auf einen zu, fühlen sich ziemlich stark in der Gruppe und auch wegen der Körperfülle. Dann denken die vielleicht, dass du sie auch dumm anguckst wegen ihrem Körpergewicht, wegen ihres Dickseins, kann das sein? Ja, meistens schon, aber ja, und dann sprechen die halt einen drauf an, warum glotzt du so und so. Mhm. Ich gehe da gar nicht drauf ein, ich schlag dann sofort zu. Also da kommt es jetzt nicht irgendwie zu einer Diskussion von wegen, ich hab da nicht hingeglotzt, sondern und, was soll's, ich schlag sofort zu. So, das sind drei dicke Frauen. Es klingt immer noch lustig, aber es ist irgendwie überhaupt nicht lustig. Und du schlägst zu, ziehst du denn dann nicht den Kürzeren? Es ist so eine Art Spiel. Es ist halt, ich bin nicht so dick oder überhaupt nicht dick und da sind drei dicke Frauen. Mhm. Oder ein bisschen dickere. Und die kommen auf einen zu und denken, die brechen wir in der Mitte auseinander. Das ist also absolut nichts, 50 Kilo Frau. Und da schlage ich halt zu, lass mich so ein bisschen von denen schlagen. Mhm. Und wenn die dann denken, okay, die ist jetzt fertig, wir lassen jetzt von der ab, dann sage ich immer irgendwas. Wie, irgendwas? Was denn? Irgendeine Beschimpfung. Das sind meist halt, also ich hab's gerne, wenn das Libanesen sind oder Marokkaner. Du bist ja krass drauf, weil es wird ja immer doller. Ja, das sind so, weil die Kinder. Du bist ja völlig krank im Kopf, Mädchen. Ja, glaube ich auch irgendwo. Das ist halt so, ich brauche das. Ja, aber das ist ja nur wirklich, also A, finde ich das auch komisch, dass du dann offiziell, offensichtlich immer wieder Frauen triffst, die auch auf dich reinfallen und dann auch gewalttätig werden, aber es scheint dann ja, zu sein. Ja, wenn das so in der Gruppe ist, dann ist das auch irgendwo eine Angeberei, ja. Okay, aber... Dann sind die Stärksten, ja. Ja, und du hast die Chancen deshalb, habe ich das gerade richtig verstanden, weil du bist halt dünner und schlanker und auch flinker und kannst dich deshalb auch ein bisschen winden und auch eher besser wehren. Nein, ich lasse mich ja auch am Anfang von denen so ein bisschen schlagen. Aber nicht so, aber richtig fertig, richtig zusammengeschlagen wirst du denn nicht von den dicken Frauen? Ja, nee, so weit darf ich das ja nicht kommen. Also du bist 50 Kilo, ne? Hast du also gesagt? Ja, so um den Dreh, 50, 55. Kommt drauf an, wenn ich meine Tage habe. Wie groß? 1,73 Meter. Und machst du irgendwas Kraftsport oder trainierst du? Bist du besonders stark? Also ich boxe. Du boxst. Aber jetzt nicht im Verein oder so, aber... Schon so gegen die Wand haue ich das mal. Also, wie soll ich das sagen? Ich brauche das halt. Sirestra. Ja, wie lange läuft denn das schon, dieses kranke Verhalten? Das kranke Verhalten? Ja, du bist... Das läuft seit dem 7. Schuljahr schon. Also ich war vorher sehr schüchtern und sehr zurückhaltend. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber nach den Sommerferien war ich wie ausgewechselt. Ich habe mir nichts mehr gefallen lassen. Es kamen Konferenzen, es kamen... Das heißt, dass du auch schon wie die erste Anruferin, die Sandra vorhin, in hunderte von Schlägereien verwickelt warst. Ja, schon. Aber ich habe nicht nötig, mich irgendwo hinzusetzen und zu warten. Nein, du bist die Bessere. Ich merke schon, du bist die Anspruchsvollere. Du stehst auf dicke Frauen, die in Gruppen irgendwo stehen. Ist mir schon klar. Gab es denn auch schon schlimme Sachen, dass jemand schwer verletzt war? Oder dass du gar verletzt warst? Beide, irgendwer verletzt war? Also ich wurde noch nie ernsthaft verletzt, aber ich habe schon mehrere Leute ernsthaft verletzt und ich habe irgendwo auch Angst, dass ich jemanden umbringe. Das ist wirklich so. Deswegen habe ich auch angerufen. So, weil, jetzt haben die anderen beiden Frauen vorhin, die Sandy und die Sandra, haben ja auch Ähnliches erzählt. Ja. Und haben beide gesagt, dass sie eigentlich sehr unglücklich sind mit dieser Veranlagung. Geht dir das genauso? Ich habe nämlich so ein bisschen Eindruck, dass du das irgendwie auch noch ganz okay findest. Es ist so, wenn ich jemanden schlage, dann mache ich das bewusst. Dann machst du also es bewusst. Ich nehme es wahr. Es ist nicht wie jetzt irgendwie ein Blackout oder so, sondern ich fühle mich danach erleichtert. Und dann, wenn ich nachts da sitze und darüber nachdenke, dann fühle ich, es kann ja nicht ewig so weitergehen, aber schuldig fühle ich mich nicht. Und ich würde mich auch danach nie bei jemandem entschuldigen. Es ist halt... traurig genug, dass du das nicht tust. Mir bedeutet das einfach nicht. Ja, warum machst du es denn dann, wenn es dir alles nichts bedeutet? Also Mitleid mit den Leuten hege ich nicht, aber es ist einfach nur, es ist, als ob ich so ein Stück Schmerz von mir weitergeben würde, ja? Das bedeutet aber, dass man dir irgendwann vielleicht auch mal sehr starke Schmerzen zugefügt hat. Ja, aber nicht Fremde, es war ja was aus der Familie, ist was anderes. Aber was hat denn die Familie mit dir gemacht? Geschlagen. Der Vater? Ja, die Mutter? Der Vater, Mutter hat meistens immer ja auch geschlagen. Angespuckt, das Gefühl gegeben. Also sehr erniedrigt worden? Ja, genau, gedemütigt, ja. So, du bist ein Stück Scheiße, du bist nichts wert, so das Gefühl. So hat die Familie es dir vermittelt. Du sagst gerade, dass du im 7. Schuljahr damit angefangen hast. Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Die haben das doch auch bestimmt mitbekommen, dass du so heftig bist. Haben die es gut? Haben die es geduldet? Oder waren die noch gewalttätiger dir dann wiederum gegenüber als Strafe? Noch gewalttätiger. Mir immer wieder gesagt, das gehört sich nicht. Man soll, was soll das? Du bist ein Mädchen, was schlägst du denn zu? Du bist doch kein Junge, bist du irgendwie lesbisch oder irgendwie. Musst du dir was beweisen? Halt so ein Blödsinn. Also es wurde dann noch schlimmer zu Hause im Klartext. Ja, aber irgendwann hat es dann aufgehört, die haben aufgegeben. Weil das hat bei mir Schiss auf Taube Ohren. Sag mal, wie lebst du denn? Hast du eine Beziehung zum Beispiel? Eine Beziehung? Nein. Ich komme aus Afghanistan. Das ist, verstehst du, ist bei uns nicht erlaubt. Ja gut, aber du lebst jetzt in Deutschland und hier ist es erlaubt. Ja, kann ja auch erlaubt sein, aber das ist die Tradition, ja, nein. Du hast keinen Freund? Nein. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Auch nicht, nein. Du hast auch noch nie Sexualität erlebt? Nein. Ja. Aber ich glaube, das ist in, also du, also ich schlage jetzt nicht irgendwie zu, weil ich irgendwie Sex brauche oder irgendwie von da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Aber wenn du dich auf die afghanische Tradition berufst, dass man noch keinen Freund haben kann, ich glaube auch nicht, dass es in Afghanistan Tradition ist, dass man dicke Menschen zusammenschlägt. Ne? Nein, wie soll ich das erklären? Es geht nicht hauptsächlich darum, irgendjemand Dickes oder Fettes zusammenzuschlagen. Mhm. Es ist meistens, die müssen stärker sein als ich. Die müssen das Gefühl geben. Okay, also habe ich verstanden. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Marketing. Aha. Mhm. Und ahnen die Leute, mit denen du es zu tun hast, was du... Das ist Familienunternehmen. Die wissen das schon, ja. Ach, das ist eure Familie? Genau. Aha. Schlägereien immer, also... Mhm. Aber du hast gerade... Achso, in der Familie ist das auch angesagt, die Schlägereien? Nein, jetzt nicht mehr. Also ab und zu schon, also... doch, dann geht's richtig zur Sache, aber weißt du, so mit Fremden, Schlägereien. Also mich erschreckt das wirklich, was du sagst, ehrlich. Ja? Ja, mich erschreckt das sehr. Vor allen Dingen auch wenn du hast ja gerade selbst gesagt, ich habe Angst. Du bereust das nicht, was du machst, aber du hast zumindest Angst, dass du mal jemanden töten könntest vielleicht. Ja, weil töten muss ja nicht sein. Ja, das muss alles nicht sein. Es muss nicht sein. Und ich finde einfach, dass es einfach eine hohe Entwicklung des Menschen ist, dass man es geschafft hat, dass man das als Wert ansieht, ohne Gewalt zusammenzuleben. Das ist doch toll, ohne sich gegenseitig die Birne einzuschlagen. Ich weiß. Und ich brauche dir wahrscheinlich all die ganzen Argumente jetzt gar nicht zu nennen. Irgendwann sitzt du auch aus rein egoistischen Motiven, Serastra. Irgendwann sitzt du im Knast, wenn du irgendwas ganz Schlimmes angestellt hast. Na, ist das ein tolles Leben dann? Tod, ja, Gefängnis, nein, Domian. Glaub mir das. So, warum veränderst du nichts in deinem Leben? Du könntest es ja. Die anderen Mädels wollen es ja auch. Und es gibt ja Mittel und Wege, so etwas auch in den Griff zu kriegen. Vielleicht auch mit den Kränkungen zurechtzukommen, die man dir als Kind zugefügt hat. Du kannst doch nicht dein ganzes Leben lang eine schlagende Frau sein. Ja, ich weiß. Ich glaube auch nicht, wenn du dich mal irgendwann verlieben, verheiraten solltest, dass du großen Respekt bei einem Mann genießt, wenn der mitkriegt, was du alles anrichtest. Geschweige denn, wenn du mal Kinder haben solltest. Die werden dich verachten. Ich werde meine Kinder nicht schlagen. Ja, das aber die Kinder kriegen... Nein, aber wenn du die Kinder... Es ist ja egal, aber wenn die Kinder mitkriegen, was du alles gemacht hast früher, ist das doch schrecklich. Und das würde von wirklicher Größe zeugen. Du bist ja eine starke Frau. Ich habe den Eindruck, dass du eine verdammt starke Frau bist. Und wenn du so stark bist, musst du doch es auch schaffen, dich in den Griff zu kriegen. Und das zu überwinden, das wäre wirklich Stärke und Größe. Das andere ist eigentlich billig. Billig ist es. Ich weiß es. Es ist halt so, ich will es ja auch nicht irgendwo, ja. Mhm. Aber dann ergibt sich die Situation, dann. Du musst einfach lernen, ja, das ist aber ganz schlimm, wenn du das sagst. Das macht einfach Spaß. Es macht Spaß, andere Menschen zu verletzen. Ist doch scheiße. Da will ich gar nicht drüber reden, Mensch. Und du musst einfach lernen, mit einer solchen Situation umgehen zu können. Dass du eben nicht ausrastest, wenn du in eine solche Situation kommst. Das ist doch die Technik. Ich raste ja nicht aus. Es ist ja nicht so, dass irgendwo meine Knie zittern oder meine Hände zittern. Es ist einfach nur Gut, dann musst du lernen, dich auf andere Weise zu befreien. Und nicht eben auf diese Art und Weise, indem du andere Menschen die Schnauze einschließt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß einfach. Ich mache jetzt mal den Vorschlag, obwohl ich fast schon glaube, dass du abwehrst. So ist es. Ich spreche es gar nicht aus. Genau. Ich hoffe sehr, dass du von dir aus initiativ wirst und irgendwas unternimmst. Ja. Damit ich nicht irgendwann in der Zeitung lese, deinen Namen und ich erinnere mich, die ist das und jetzt sitzt du im Knast, da sind zwei Menschen umgekommen. Ich sollte doch im Knast lande ich nicht. Tja. Also, ich hoffe sehr, dass irgendwas passiert. Wirklich, ich hoffe es wirklich sehr. Es ist nicht ein dummer Spruch von mir. Dass bei dir, in dir was passiert, dass du dich besser in den Griff bekommst. Es ist okay, Domian. Alles Gute. Alles klar. Auf Wiedersehen. Tschüss. 1.33 Uhr und 50 Sekunden. Eine kleine Pause. die Sekunde, 1 Uhr 34, 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema gewalttätige Frauen. Wir haben gerade ja schon heftige Dinge gehört, heftige Beispiele gehört. Ich möchte mit gewalttätigen Frauen reden. Und ich möchte natürlich auch reden mit, das hatten wir bisher noch nicht, mit Opfern von gewalttätigen Frauen. Seien es andere Frauen, seien es Kinder, vielleicht auch Männer. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich hoffe nicht, dass diese Sendung vorbeigeht und ich sage zum Schluss, ich habe Angst vor Frauen, wenn ich auf die Straße gehe. Ich hoffe nicht. Peggy, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen Morgen, Domian. Guten Morgen, Peggy. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dein Team und ich gucke deine Sendung schon öfter. Mhm, vielen Dank. Und ich habe ein Problem. Mhm. Und zwar geht es darum, ganz kurz mal, es fing in meiner frühesten Kindheit an, Gewaltbereitschaft in meiner Familie. Mhm. Später habe ich einen Mann kennengelernt mit 15, mit dem war ich 10 Jahre zusammen, also das heißt bis 25. Mhm. Hab daraus aus dieser Beziehung ein Kind. Mhm. Von jetzt 11 Jahren. 11 Jahre. Jetzt 11 Jahre. Mhm. Und ich muss mal da kurz einwinken in der vorherigen Person. Ich kann es wirklich sagen, dass Kinder oder Mütter, die gewaltbereit sind, auch bereit sind zu Gewalt. So, jetzt aber ganz im Klartext, Mutter bei die Fische, was deine Person anbelangt. So. Hast du deinen Fernseher noch laut? Oder? Nein, nein. Irgendwas? Nee, stört jetzt immer. Ja, irgendwas stört, aber egal, wir machen mal weiter. Mhm. Du bist eine gewalttätige Frau, höre ich daraus. Ja, genau. Ja? Es fing aber damit an, eben aus dieser Kindheit heraus, mein ehemaliger Mann, sprich der Vater von meinem Kind, ist Alkoholiker. Mhm. Da hat er mich verprügelt. Mhm. Hast du zurückgeprügelt. Und jetzt habe ich eben einen Mann, der nicht zurückschlägt. Aber du schlägst? Ja. Mhm. Schlägst du dein Kind auch? Nein. Hast du es noch nie geschlagen? Nein. Nein. Noch nie. Aber eben, das ist übertragbar in Aggression. Mhm. Beschreib doch mal, wann und wie du deinen Mann, deinen jetzigen Mann, deinen jetzigen Partner schlägst. Er ist auch Alkoholiker, was ich komischerweise herausstellte, nach ein paar Monaten. Wie soll ich das beschreiben? Also, wir haben ein Haus und ich verlange einfach von meinem Mann, dass ich den Haushalt mache als Frau und er draußen. Den Garten. Den Garten zum Beispiel und draußen ist noch bei uns ist noch Bau und ähnliches zu machen und dass er sich eben darauf kümmert. Ich gehe früh morgens zur Arbeit, ich bin Facharbeiter für Datenverarbeitung, ich bin manchmal 13 Stunden unterwegs, selbstständig. Na, ich ahne schon, worauf es hinausläuft. Er macht eben dann nicht den Garten und dann scheuerst du ihm eine. Genau. Wie scheuerst du ihm eine? Was mit der flachen Hand, also ich haue nicht zu, aber ich haue öfter zu mit der flachen Hand. Ins Gesicht? Ja. Hast du ihn auch schon heftig und schlimm verletzt? Ja, Nasenbluten und davor kriege ich Angst. Also Nasenbluten oder aus den Ohren an der er blutet oder ähnliches. Mhm. Und davor kriege ich Angst. Dann kriegst du denn Angst, wenn er blutet? Ja. Mhm. Das, weil du denkst, das ist was sehr Schlimmes, was du da angerichtet hast. Ja, genau. Wie oft kommt das denn vor, dass du so... Zurzeit fast täglich. Täglich? Zurzeit fast täglich. Aber so viel Gartenarbeit kann doch gar nicht liegen bleiben. Nee, es ist aber auch noch der Bau und so. Und er verspricht immer... Er verspricht, Peggy, ich mach dies, ich mach das, also, wenn ich dann nach Hause komme, ist nichts geschehen. Mhm. Und ich stehe da mit dem Haushalt da, mit meinem Sohn, mit den Hausaufgaben und ähnliches. Kriegt denn das Kind, das jetzt 11 Jahre alt ist, wie du gerade gesagt hast, kriegt der das mit, wenn die Mama den Stiefpapa schlägt? Ja. Ja. Auch kein tolles Vorbild für den Jungen, ne? Er macht aber irgendwo trotzdem, so eine Ecke, das ist eine Schutzfunktion. Denn er steht mir immer dabei. Was steht er? Er steht mich immer noch bei, der Kevin, also mein Sohn. Ja, wie er steht mich immer noch bei, weil er sagt, na, der hat es nicht anders verdient, weil er eben dieses Vorspiel kennt. Na gut, also das sei jetzt mal dahingestellt, welche Schutzfunktion er hat. Das ist schon schlimm genug, dass das Kind das sieht. Ja, wie reagiert denn dein Mann darauf? Er macht nichts, er bleibt liegen und so ungefähr. Also er schlägt, worauf ich hinaus, er schlägt nicht zurück. Nee. Er hat noch kein Mal zurückgeschlagen. Nee. Er lässt sich immer schlagen von dir. Ja. Er hält dir nicht mal die Hände fest. Nee, nicht er steht da und lässt sich schlagen. Er liegt meistens. Er liegt meistens. Weil er besoffen ist, oder wie? Genau. Mhm. Also wenn du ihn schlägst, ist er fast immer im besoffenen Zustand. Genau. Mhm. Genau. Wenn er dann irgendwann mal wieder nüchtern ist, was ich hoffe, redet ihr dann auch darüber, was da vorgefallen ist? Es ist so schlimm, dass er eine Stunde nur nüchtern ist am Tage und es kann mal Frühwolken sehen und wenn ich nach Hause komme, sehe ich ihn wieder so vor. Also er entwickelt so eine... wie soll ich nur sagen, so ein Mitleidsgefühl, ne? Mhm. Er konnte nicht und weiß ich nicht und das bringt mich in Rage. Peggy, da ist aber auch nur wirklich alles in Unordnung, was in Unordnung sein kann in eurer Ehe. Stimmt. Du liebst diesen Mann doch nicht mehr, ne? Ist irgendwo schon. Ja, was heißt irgendwo? Ich weiß nicht. Schlaft ihr miteinander noch? Nein. Wie lange schon nicht mehr? Wir sind ja 2 Jahre zusammen, jetzt hier zu Hause, leben wir zusammen. Und 3 Jahre zusammen, also ich möchte mal sagen, 1,5 Jahre. Ist nichts mehr passiert? Gar nichts mehr? Nee, absolut nicht. Ja. Er ist besoffen. Ja. Ich schlafe nicht mehr. Er ist wirklich Alkoholiker. Ne? So kann man das, hört sich das an. Ja, genau. Ich schlafe nicht mehr miteinander. Du schlägst ihn fast täglich. Ja, genau. Das muss man sich überhaupt mal vor Augen halten. Täglich wird da Gewalt ausgeübt. Ich lasse mich auch immer weiter provozieren. Und das war jetzt Angst, weil ich eigentlich gar nicht so ein Typ bin. So, Peggy, jetzt ist natürlich die ganz klare Frage, warum trennst du dich von diesem Mann nicht? Jetzt kommen wir nicht an mit dem Haus und den ganzen finanziellen Sachen. Ich weiß es nicht. Was hält dich denn bei so einem Mann? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich auch nicht, aber das ist nicht der richtige Platz, wo du jetzt bist. So. Das ist die eine Problemschiene. Die andere Problemschiene ist, dass es völlig bescheuert ist, so mit einem Ehepartner umzugehen. Das weiß ich selbst. Also das weißt du selbst. Ich hab's mir auch selbst nie gewünscht. So, und das Dritte, was ich fast am allerschlimmsten finde, ist, dass dieses Kind dadurch, dein Kind dadurch beeinflusst wird. Und man überhaupt gar nicht jetzt abschätzen kann, was das bei dem kleinen Jungen alles auslöst für später mal. Wenn er diesen Horror jeden Tag mitkriegt. Das stimmt. So, allein aus der Verantwortung für deinen Sohn musst du aus dieser Ehe raus. Mhm. Sind denn diese finanziellen Verwicklungen sehr, sehr, sehr belastend für dich? Ja, weil wir das Haus zusammen gekauft haben und das ist eben... Gut, das ist immer schlimm. Er lässt mich nie gehen. Ja, er wird dich gehen lassen müssen, ihm bleibt gar nichts anderes übrig, wenn du dich dafür entscheidest. Und diese Problem mit den ganzen materiellen Dingen wie Haus und Wohnung oder so etwas, das haben so viele Eheleute, die sich trennen. Das kann man alles lösen, auch wenn es kompliziert ist. Ich will das gar nicht kleinreden. Ich glaube, dass das sehr schwierig in manchen Fällen ist. Aber es geht um euch, es geht um euer Wohlbefinden, es geht um den Jungen, um das Kind. Ja, ich habe auch so mal zu meinem Sohn gesagt hier, ich sage, überleg mal, ich sage, wir wissen ja auch, wie er ist im Nüchtern, ne? Und da ist er total lieb, total... Ja, aber er ist nicht nüchtern und es hat sich jetzt alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Mhm. Aber er trägt auch nicht alleine die Schuld. Du trägst auch die Schuld, dass du solche Sachen in dir hast, solche Züge in dir hast, die du da auslegst. Stimmt. Also im Prinzip musst du dich von diesem Mann trennen und du musst auch etwas mit dir anstellen. Nämlich, du musst das herauskriegen, was ist denn da in mir los, dass ich so ausflippe jedes Mal. Es ist ja nur schon gut, dass du nie den Kleinen geschlagen hast, ne? Den Jungen fasse ich, habe ich noch nie angefasst. Aber eben die ganzen Strapazen hier und dann wird er verbal und dann raste ich aus und dann schlage ich so. Ja, und du hast richtigen Zorn auf ihn, Aggression. Ja, richtig gut. Peggy, ich kann dir nicht mehr sagen, als das, was ich hier gerade, ich glaube, klar gesagt habe. Wenn du noch einen Ratschlag von meiner Psychologin willst, biete ich es dir auch gerne an. Aber das will ich nutzen. Das wird zu nutzen. Okay, dann leg auf und die Heide ruft dich an. Danke. Ich wünsche alles Gute. Domian, alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiederhören. Der erste Mann heute Nacht am Telefon. Björn. Ja, grüß dich. 27 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte? Zu dem Thema hast du angerufen. Ja, genau, richtig. Warum? Also ich bin kein Opfer, das schon mal vorneweg. Und zwar habe ich eine ganz krasse Geschichte. Ich bin am Wochenende auf einer Feier gewesen. Da bin ich von einem Mann angesprochen worden, ob ich nicht mal Lust hätte, in einem Film mitzuspielen, wo Männer sich von Frauen schlagen lassen. Und zwar verdient er damit sein Geld. Porno oder was? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht, nein. Das ist also eine ganz andere Schiene. Ich kannte es auch noch nicht. Es ist wohl ein Fetisch. Es nennt sich Fighting Females. Da gibt es auch ein Forum für. Und er selber... Wir lernen jetzt wieder was Neues. Fighting Females. Ja. Und da scheint es wohl auch ein Forum im Internet für zu geben. Und und er dreht halt so fürs Internet Filmchen. So Art Home Videos. Ja, richtig. So 5 Minuten lang, 6 Minuten lang stellt die da zum Download bereit. Ja. Und dann können halt Interessenten sich die gegen eine Gebühr von 7, 8, 9 $ halt runterladen. Ja. Und er sucht also händeringend Darsteller. Ich meine, was ja auch irgendwo verständlich ist. Ja. Ja, und er hat mich halt angesprochen. Da wäre ich erstmal baff, wenn mich jemand so ansprechen würde auf Auf einer Feier oder was das war, genau? Ja, war ich natürlich auch. Ja. Ich meine, ich war mit meiner Freundin da, wir haben getanzt und er kam dann nachher und meinte, ich könnte mich ja ganz gut bewegen. Und er rannte dann auch die ganze Zeit mit einer Videokamera rum und meinte, ob ich nicht Interesse hätte, mal für ein Video parat zu stehen. Und dann wurde natürlich ein bisschen geredet hin und her und wie geht's und so weiter. Und meine Freundin kriegte schon ganz große Augen. Wie hast du dich entschieden? Ich weiß es noch nicht. Also ich habe mir erstmal die Webadresse geben lassen, habe mir das mal angeschaut und er hat also sowohl Fotoserien da als auch Kurzvideos. Ach, du hast dir so einen Film schon angeguckt? Ja, ich habe mir das schon angeguckt. Wie kann man sich das vorstellen? Sind die Männer und Frauen alle angezogen? Die sind angezogen, ja. Also er steht hauptsächlich drauf, also das sind so Typen, wie soll man das erklären? Also so Lara Croft-mäßig. Also da werden so Szenen nachgestellt, was weiß ich, Frauen sollen abends überfallen werden und die Frauen wehren sich halt und verprügeln den Mann dann nach Strich und Faden. Was du gesehen hast, wie werden da die Männer verprügelt? Mit der bloßen Hand oder mit Knüppeln oder? Nee, also das ist rein kampfsportmäßig. Ach so. Also es sind auch teilweise Frauen, er geht also auch wohl auf so Showkämpfe und nimmt dann halt, bei so Showkämpfen gibt es halt immer Demonstrationen, wo halt Frauen Selbstverteidigungskurse oder sowas angeboten werden, wo dann halt gezeigt wird, wie sich Frauen gegen Männer halt durchsetzen. Jetzt frage ich mich gerade, wenn man das mitmachen würde, ne? Wird man da wirklich vermöbelt oder ist das dann auch wirklich nur Show? Das ist halt auch schon mein Bedenken noch ein bisschen, ich weiß nicht. Also er sagte, es wär zum größten Teil fake. Also gerade die Fotoserien seien halt gestellt, weil so Bilder machen wäre halt schlecht. Gut, Fotos kann man noch sagen, aber die Videos, wahrscheinlich ist für den noch das Tollste überhaupt, wenn es so naturgetreu wie irgend möglich ist. Ja. Ne? Und das ist so naturgetreu wie irgend möglich, wenn die wirklich zu lang. Das denke ich auch, also die Bedenken habe ich auch. Mit was lockt er dich denn? Ja, Geld. Wie viel Geld? Also angefangen bei 150, 200 Mark. Für wie lange? Für eine Session, also sei es jetzt Foto oder Video, also es wäre dann... Wie lang ist so eine Session? Ja, also er kommt aus dem Ruhrgebiet, ich bin hier aus dem Kölner Raum, dann müsste man dann hochfahren, ich denke mal so, was weiß ich, 3-4 Stunden oder sowas. Das ist auch nicht so viel Geld, ne? Naja, also ich weiß ja nicht, wie viel Geld er damit macht. Ne? Das zudem, und du weißt nicht, auf was du dich da einlässt, ne? Das ist es. Also, was sagt denn deine Freundin dazu? Mein Gott, ich meine, sie ist sehr tolerant. Sie meint, wenn sie unbedingt was vor die Mappe hauen lassen willst, sie hat sich da auch schon angeboten, nur da kriege ich nichts für. Wie, sie hat sich angeboten? Nein, sie sagte dann, wenn ich das unbedingt, also wenn ich sowas brauchen würde, ach so. Das auch intern regeln. Aber du brauchst es nicht. Das ist für dich, ist ja eine reine geschäftliche Sache. Ja, du bist nicht so veranlagt, dass du dich gerne von Frauen schlagen lässt. Ja. Also weder schlage ich gern, noch lasse ich mich gerne schlagen. Also ich bin eher der harmonische Typ. Wobei ich es aber recht interessant finde. Also ich muss sagen, es würde mich schon mal reizen, auch die Leute kennenzulernen, die dahinter stehen. Ist schon bizarr, ja. Finde ich auch. Auch die Frauen. Weil, also er hat mir erzählt, er hat wohl auch welche aus dem Kampfsport, also wirklich deutsche Meister und weiß ich nicht was, also Meisterinnen. Oh Gott. Die vermöbeln dich dann? Meinst du, die nehmen so Rücksicht auf dich? Aber ich denke, die haben es noch unter Kontrolle. Ja, vielleicht. Das also, kann sein, ich glaube, wenn er da jemanden hätte, wie Sandra oder so, mit der du eben gesprochen hast, ich glaube, wenn ich an die gerate, dann sehe ich, glaube ich, alt aus. Ja, aber das ist guter Rat. Wäre es eine nette Sache für Sie, sich da mal zu bewerben. Vielleicht kann sie sich da ja mal ein bisschen austoben. Nee, ich glaube, die macht das richtig. Die ist beim Psychologen und da ist sie besser aufgehoben als bei so einem Kram. Ja. In dem Fall. Also, da ist jetzt guter Rat teuer, kann ich dir gar nicht sagen. Wenn dir der Sinn nach sowas steht und wenn dir das genügend Kohle ist für so ein Abenteuer, dann mach's ganz einfach mal und ruf mich nochmal an und erzähl mir alles genau. Ja, werde ich kümmern. Also ich werde dich da auf dem Laufenden halten. Ja. Ich kann dir ja mal, falls du selber Interesse hast, nachher in der Hotline mal die Internetadresse da lassen. Sehr gerne. Die sagst du jetzt mal nicht hier. Nee, nicht nachher. Das würde ich mir in der Tat gerne mal angucken. Ja. Und ich würde sagen, wir bleiben mal in Kontakt. Wir rufen dich, meine Redaktion ruft dich vielleicht in ein paar Wochen nochmal an. Ja. Und dann gucken wir mal weiter. Alles klar. Und wenn du es gemacht hast, ist es hier sehr interessant für uns alle natürlich. Alles klar. Dann kannst du es dir auch dann wahrscheinlich im Internet mal angucken. Genau. Gut, Jan. Ich schicke dir dann zu. Ja, okay, alles klar. Tschüss. Okay, ich bedanke mich. Ciao. Carlos, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Carlos. Hallo, grüß dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum hast du zu dem Thema bei mir angerufen heute? Ja, ich habe mit meiner Ex-Freundin 4 Jahre lang zusammen gelebt. Wir haben auch ein Kind zusammen, was 2 Jahre und 5 Monate alt ist. Und sie war sehr gewalttätig mir gegenüber. Während dieser ganzen Jahre? Während dieser ganzen Jahre. Das fing nach einem halben Jahr unsere Beziehung an. Und dann war es halt schon richtig. Was hat sie mit dir gemacht? dann mit Backpfeife und dann mit richtig verprügeln, so wie man sich das eigentlich nur vorstellen kann, wenn ein Mann eine Frau verprügelt. Mhm. Oder wenn sich zwei Männer prügeln. War sie denn dir körperlich überlegen? Nee, eigentlich nicht, aber also ich bin 1,89 Meter groß, sie ist 1,72 Meter groß. Mhm. Aber wenn so eine Frau erstmal in Fahrt kommt, dann hast du als Mann keine Chance, wenn du ihr natürlich auch nicht wehtun willst. Du kannst ihr die Hände festhalten, dann tritt sie dich. Also man muss auch die Praxis dazu erleben. Mhm. Das hat mich der Arzt auch immer gefragt. Ich war auch immer im Krankenhaus nach dem ersten Mal, als ich diese... Wie hat sie dich denn zugerichtet, wenn du Krankenhaus sogar warst? Also nur mal eine Szene in der Küche, dass sie... wir haben so große Löffel und da hat sie dann mit... Wir haben so große wie diese Löffel für Suppen... Ja. Den hat sie genommen und mir dann richtig über die Rübe gezogen, so dass ich dann im Krankenhaus war und auch ja verarztet wurde. Und da kam dann... Du hast halt dem Arzt erzählt, wie das passiert ist. Ja, ich habe dem Arzt das erzählt. Und kam es dann in der Erklärungsnot wahrscheinlich? Ja, ich habe dem Arzt das gesagt und der Arzt hat auch großes Verständnis dafür gehabt und hat gesagt nur zu mir, ich möchte Ihnen nur sagen, dass Sie jedes Mal kommen müssen, wenn Sie... Also der hat den Ernst der Lage verstanden. Wie, dass sie jedes Mal kommen müssen, was heißt das? Wenn meine Ex-Freundin mich nochmal schlagen sollte, soll ich bitte ins Krankenhaus kommen. Ach so. Soll ich mir das immer attestieren lassen. Ach so. Das Ach so. Ist ganz wichtig, weil ich auch... Aus juristischen Gründen für später. Aus juristischen Gründen für später. Jetzt erzähl mir, warum sie das gemacht hat, in welchen Situationen? Ja, wir haben auch... Also ich habe immer mich hinterfragt, habe immer gedacht, bist du dran schuld? Mit deiner Wortwahl. Ich bin vielleicht ihr verbal überlegen gewesen, oder ich weiß also, nicht. Es ging immer, ein Streit ging vorher. Ein Streit ging vorher. Über irgendwelche Sachen, die man so, über die man sich streitet, über wenn man zusammen die man sich streitet. Kleinkram bisweilen. Kleinkram. Ich meine, ich bin, ich habe auch schon ein paar Beziehungen hinter mir und über, wo man normalerweise das ausdiskutiert oder halt sagt, okay, jetzt hör zu, ich brauche jetzt meine Ruhe, du gehst oder ich gehe und wir nehmen mal die Luft raus. Du hast dir die Schuld, du hast die Schuld auch irgendwie, sagst du, bei dir gesucht. Ich habe die Schuld bei mir gesucht. Wir haben dann auch, sie hat auch schon länger Therapie gemacht bei einem Psychologen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, irgendwann, du weißt was, ich komme mit, möchte das mitmachen. Mhm. Bin dann auch mitgegangen. Mhm. Und dort ist sie auch ausgeflippt und hat mich vor dem Psychologen zusammengeschlagen. Also wenn ich sage zusammengeschlagen, dann meine ich das wirklich auch so, denn es ist nicht so, dass man als Mann so etwas zu sagen, ist ja immer noch schwierig, auch in unserer Gesellschaft. Ich habe mich mit Freunden darüber unterhalten. Was würdest du sagen, Carlos, wenn ich das so höre? 4 Jahre, selbst vor dem Psychologen hat die Freundin ihn zusammengeschlagen, die Frau zusammengeschlagen. Wie, vorab noch eine Zahl vielleicht, um es mir noch drastischer vor Augen zu führen. Wie viel Mal bist du zusammengeschlagen worden? Also ich war insgesamt, ich habe alle Atteste, um auch das belegen zu können einfach. Ich war vielleicht 15, 16 Mal im Krankenhaus in diesen 4 Jahren. Und es waren teilweise Kleinigkeiten auch, wo dann... Da warst du im Krankenhaus. Ich hatte aber auch einen Trommelfellriss, zum Beispiel, wo sie mir mit der bloßen Hand mich so getroffen hat, dass ich halt wirklich einen Trommelfellriss hatte. So, jetzt meine Frage oder mein... Ja, meine Frage, was bist du für ein Schlappschwanz und für ein Weichei, dass du das hast mit dir machen lassen? So lang. Die Frage ist halt die, ich wollte es immer durchstehen für meinen Sohn. Ja, also sie kommt aus schwierigen Elternverhältnissen. Würde mich irgendwann überhaupt nicht mehr interessieren, dieses ganze Erzählen von schwieriger Kindheit und so. Nein, natürlich, du hast ja recht, aber die Verantwortung gegenüber, ich komme aus einer heilen Familie, ich habe, meine Eltern lieben sich heute noch, die sind 70 und lieben sich heute noch, ich habe 3 Brüder, wir haben ein tolles Verhältnis untereinander und ich wollte meinem Sohn eine Familie geben. Gut, aber nein, du bist ein erwachsener Mann, aber ja, natürlich. Du hast 4 Jahre erst bei dieser Frau ausgehalten, schon nach kürzester Zeit hättest du doch merken müssen, das funktioniert mit der nicht. Nein. Ich würde nicht bei einem Partner bleiben, der mir, egal ob es ein Mann oder eine Frau wäre, der mit mir so etwas macht. Ja, natürlich, aber wenn du einen Sohn hast, auch dann nicht. Sohn gegenüber Verantwortung. Auch dann nicht. Also ich habe immer großes Verantwortungsgefühl gegenüber meinem Sohn gehabt. Dann würde hätte ich bewirkt, dass diese Frau den Sohn abgenommen bekommt. Und das ist genau der springende Punkt. Deswegen war ich ja immer beim Arzt und habe mir auch alle Teste geben lassen und. Mhm. Weil es ist in unserer, hier in Deutschland sehr schwer, so etwas, das glaube ich, ja. So mhm. etwas darzustellen. Ja, das glaube ich. Und zu sagen, diese Frau ist wirklich mhm. aggressiv, nicht nur mir gegenüber, mhm. sondern auch ihren Ex-Freunden gegenüber. Mhm. Weil sie hat zum Beispiel an dem kleinen Finger fehlt ein Stück. Mhm. Und ich habe am Anfang unserer Beziehung gefragt, wie ist das denn passiert? Und da hat sie gesagt, das war nur ein Unfall. Mhm. Also ganz lapidar ein Unfall. Ich dachte, naja, gut, ein Unfall. Und mhm. irgendwann erfuhr ich dann von ihrer Freundin, weil ich auch ihre Freundin damit konfrontiert habe, habe gesagt, war sie schon immer so aggressiv? Und sie sagte dann zu mir, ja, der kleine Finger, den hat sie auch verloren, weil sie sich mit ihrem Ex-Freund gekappelt mhm. hat und sie mhm. ist an der Tür mit dem kleinen Finger hängen geblieben. Mhm. Aber die, weißt du, warum das so ein schwieriges Thema ist? Weil das ein Tabuthema ist. Weil, an sich redet man nicht darüber, dass Frauen gewalttätig sind. Nie. Man redet über gewalttätige Männer, zu Recht auch. Weil es zu Recht, so viel geht. Aber es gibt eben auch diese Fälle. Ja. Jetzt erzähl mir, wie du den Absprung geschafft hast nach 4 Jahren. Nachdem diese ganze Therapie nicht mehr geholfen hat und ich auch gesehen habe, also ich arbeite sehr viel, ich muss mich auch um mein Leben mal kümmern. Mhm. Ich muss mich um mein Leben, mhm. ich muss mein Leben auch auf die Reihe kriegen. Mhm. Ich kann nicht nur... Also Therapie hat nichts genutzt. Also meine Freunde und meine Bekannten, die haben gesagt, jetzt trenn dich endlich mal davon. Ich mhm. habe mir gesagt, nein, ich kann nicht wegen meinem Sohn, ich muss noch bei meinem Sohn sein. Wo ist denn der Sohn jetzt? Der lebt bei ihr. Immer noch bei ihr. Hast du noch Kontakt zu ihr? Ich sehe ihn jeden Tag, mein mhm. Sohn. Und hast du zu ihr folglich auch Kontakt, weil du musst ja ihn abholen. Ja, ich hole ihn nur ab, aber... Auch dort ist sie so aggressiv, mhm. wenn ich ihn abhole, mhm. dass ich lasse ihn immer runterbringen, weil ich mhm. gehe nicht mehr mhm. ins Haus rein, mhm. sondern ich lasse ihn immer runterbringen. Also mürbe geworden. Wir treffen uns vor der Tür mhm. und ich lade ihn dann ins Auto. Mürbe geworden nach 4 Jahren. Bitte? Ich sage mürbe geworden nach 4 Jahren. Nach 4 Jahren hast du es aufgegeben, es geht nicht mehr. Nein, es geht nicht mehr, ich funktioniert nicht mehr. Und mhm. ich habe 2,5 Monate im Hotel gewohnt mhm. und habe jetzt seit 4 Wochen eine Wohnung mhm. und lebe dort auch. Und es ist, ja. also aber es ist nicht, ein, aber sowas, ich frage mich, ob so etwas zu therapieren nein, geht. Nein, ja, ich weiß es nicht. Aber ob ich auf jeden Fall. Therapieren also, geht oder ob sowas nicht zu therapieren mhm. geht. Das frage ich mich halt. Mhm. Weil ich meine, als Mann bist du dann, also ich hatte ja einige Freundinnen, ich bin ja 30 Jahre alt, ich hatte ja einige Freundinnen vorher und man. Beziehungen und Partnerschaften mhm. oder auch wo man zusammen gelebt hat. Mhm. Aber sowas habe ich noch nie erlebt. Ja. Also, der Carlos, ein Opfer von Frauengewalt. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir und deinem Kind alles Gute. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Dann habe ich hier den Björn. Björn, noch einmal ein Björn. 30 Jahre alt. Nochmal ein Björn, 30 Jahre alt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, Björn. Wir machen es kompakt. Erzähl. Okay, also ganz kurz, ich bin 3,5 Jahre mit meiner Ex-Freundin zusammen gewesen. Ja. Sie hat mich, ich sag mal so, teilweise aus nichtigen Gründen hat sie angefangen zu schlagen. Das ging so nach einem halben Jahr ungefähr los. Mhm. Was ich jetzt eben gerade so auch bei den Vorrednern mitbekommen habe, ich glaube, die einzige Möglichkeit davon wegzukommen, das ist die Erfahrung, die ich jedenfalls mittlerweile gemacht habe, mhm. ist die Beziehung zu beenden, radikal zu beenden. Das glaube ich auch, ja. Und zwar absolut komplett und das Ganze hinter sich zu lassen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es nur im Endeffekt therapierbar ist in einer neuen Beziehung, nämlich mit einer Freundin, die anders ist. Einfach die Erfahrung, die Erfahrung zu machen, dass es anders geht. Also therapieren für dich als Mann. So meinte der. Richtig, ganz genau. Der Carlos meinte aber, ob solche Frauen zu therapieren sind. Das war die Frage von Carlos vorhin. Also die Frauen, denke ich mir schon, die macht, das ist garantiert möglich. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man als Mann aus dieser Sache heraus für sich etwas versucht zu tun. Also du hast die Konsequenz gezogen, diese Beziehung zu verlassen. Ja. Wann, nach wie viel Attentaten, nach wie viel Mal verprügeln also hast du gesagt, Schluss? Das ist ungefähr dreimal im Monat gewesen. Wir waren 3,5 Jahre zusammen. Es endete damit, dass ich das erste Mal zurückgeschlagen habe. Aber das ist ja auch eine irre lange Zeit, dreieinhalb Jahre sich so etwas anzutun. Ja, ja, absolut. Ich sitze hier immer fassungslos und beschimpfe die Frauen, die mir sowas erzählen. Wie kannst du so lange mit so einem Typ zusammen sein? Ja, und jetzt sagt ihr Jungs, erzählt mir auch solche Geschichten. Ganz genau. Also es ist auch unwahrscheinlich schwierig, davon loszukommen. Warum? Weil A, glaubt es einem keiner als Mann. Das geht aber nicht darum, ob es einer glaubt. Du weißt es ja. Ja, doch, das ist richtig. Aber wenn so dieser Rückhalt fehlt, bei Freunden zum Beispiel, wenn dir alle Freunde so reagieren und sagen, ey, sag mal, was bist du denn für ein Weichei? Mhm. dann ist es unwahrscheinlich schwierig, daraus im Endeffekt letztendlich für sich die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, warum okay, ist das schwierig dann? Sie haben recht. Ich glaube, da entsteht ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Also ich denke... Ja, ja, das glaube ich jetzt. Das ist in dem umgekehrten Fall von Frau zu Mann ganz genau. Und es ist für einen Mann bedeutend schwerer. Und ich glaube auch, dass Männer, die diese Erfahrung gemacht haben, genauso natürlich wie Frauen darunter leiden, aber teilweise auch noch viel schwerer damit umgehen können. Du hast einmal zurückgeschlagen und da war... Ja, und damit habe ich in dem Moment habe ich aber auch gleichzeitig die Beziehung beendet und gesagt, das war's. Ja. Deine Sache, ich will dich nie wiedersehen. Jetzt ist unsere Sendung auch zu Ende. Schön, dass du noch angekommen bist, Björn. Auf jeden Fall. Alles Gute dir. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. Das war's für heute. Meine Lieben, in der Technik war Anne Buchholz. Morgen haben wir eine freie Themennacht. Ich freue mich auf euch. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Gute Nacht und tschüss.